Der Lehrer überrascht Pelagia Vlasova, wie sie in seiner Küche eine Versammlung abhält. Wir haben gehört, der Kommunismus ist ein Verbrechen. Das ist nicht wahr. Der Kommunismus ist gut für uns. Lob des Kommunismus. Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Warum aber sehen das nicht alle Arbeiter ein? Weil sie in Unwissenheit gehalten werden, darüber, dass sie ausgebeutet werden und dass dies ein Verbrechen ist und dass es möglich ist, diesem Verbrechen ein Ende zu bereiten. Ja, aber... Ich komme da ermüdet von der Bierkneipe, den Kopf noch voll von Debatten, wobei ich wieder großen Ärger mit diesem Dummkopf Sachar hatte, der mir immer widersprach, obwohl ich natürlich recht hatte, und freue mich schon auf meine ruhigen vier Wände. Ich denke, ich nehme noch ein Fußbad und lese dabei die Zeitung. Was? Sie sind schon zurück, Nikolai Iwanowitsch. Ja, und ich bitte Sie, mir ein heißes Fußbad zu bereiten. Ich werde es in der Küche nehmen. Es ist sehr gut, dass Sie gekommen sind, Nikolai Iwanowitsch. Sehr gut, da Sie gleich wieder weggehen müssen. Eben sagte mir die Nachbarin, Ihr Freund Sachar Smerdjakow sei vor einer Stunde da gewesen. Er habe Ihnen aber nichts hinterlassen können, da er Sie dringend persönlich sprechen muss. Frau Vlasova, ich war mit meinem Freund Sachar Smerdjakow den ganzen Abend zusammen. So? Ja. Nikolai Iwanowitsch, ich muss Ihnen gestehen, dass wir in der Küche zu einer kleinen Unterhaltung zusammensitzen. So, was sind es denn für Leute? Weiß nicht, ob Sie sich wohlfühlen würden bei Ihnen, Nikolai Iwanowitsch. Es sind keine besonders wohlhabenden Leute. Aha. Dann redet ihr wieder von Politik. Ist der arbeitslose Sigorski dabei? Ja. Es sind sehr verständige Menschen und auch Sie würden mit Interesse Ihren Ausführungen folgen. Frau Vlasova. Habe ich Sie nicht seinerzeit darauf aufmerksam gemacht, dass ich in meinem Hause nichts Politisches wünsche? Jetzt komme ich aus meiner Bierkneipe müde nach Hause und finde meine Küche voll von Politik. Ich bin überrascht, Frau Vlasova. Ich bin sehr überrascht. Ich habe den Leuten vom 1. Mai berichtet. Sie wissen nicht genug davon. Ach, was wissen Sie von Politik, Frau Vlasova? Heute Abend erst habe ich meinem Freund Smerdjakow, einem sehr intelligenten Menschen, gesagt, Sachar Smerdjakow, Politik ist das Schwierigste und Undurchsichtigste, was es auf Erden gibt. Wir alle waren uns heute Abend darüber einig, dass Sie uns vieles erklären könnten, auch in Bezug auf den 1. Mai, der sehr undurchsichtig ist. Ich habe keine Lust, mich mit dem arbeitslosen Sigorski herumzustreiten. Ich könnte höchstens versuchen, Ihnen die Grundbegriffe der Politik beizubringen. richten Sie den Samowar her und etwas Brot und einige Gurken.